22. Nun geht es um die Aussprache von G und J im Portugiesischen. Algarve. Cerveja. Engenheiro. Miguel. Regina. Guitarra. Amigo. Beijo. Guedes.